Ich hab einen Heiland, er hat mich gefunden, hat selbst meine Sünden getragen ans Kreuz. Ich war ganz versunken, an Sünden gebunden. Jetzt ist in mir alles geschaffen, ganz neu. Jetzt scheint mir noch heller am Himmel die Sonne und ist noch viel weißer im Winter der Schnee. Nun bin ich so fröhlich und jauchze voll Wonne. Ich bin ja von Sünde und Elend erlöst. Wie wunderbar ist doch das Leben mit Jesus, und wie doch so finster war Satanas Macht. Wie arm und wie traurig ich einstmals gewesen, so fröhlich und reich hat mich Jesus gemacht. Jetzt scheint mir noch heller am Himmel die Sonne und ist noch viel weißer im Winter der Schnee. Nun bin ich so fröhlich und jauchze voll Wonne. Ich bin ja von Sünde und Elend erlöst. Dir will ich nun danken, mein teurer Erlöser, für die großen Werke, die du tatst für mich. Du hast mich gewaschen, die Sünden vergeben, und einst werd ich jubeln bei dir ewiglich. Jetzt scheint mir noch heller am Himmel die Sonne und ist noch viel weißer im Winter der Schnee. Nun bin ich so fröhlich und jauchze voll Wonne. Ich bin ja von Sünden